Jesus, du bist heilig. Halleluja, wir stehen vor dir. Halleluja, vor deinem Thron. Und wir beten dich an. Halleluja, den König der Könige, den Herrn aller Herren und das Lamm auf dem Thron. Oh, danke, Herr, danke für deine Gegenwart, danke, dass du hier bist, dass du uns begegnest. Wir schauen auf dich. Halleluja, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Ist, der kommt, der immer sein wird. Du bist der Ich Bin. Halleluja. Wir rühmen deinen Namen heute Abend. Danke, Herr. Wir freuen uns in dir. Oh, wir freuen uns in dir, Herr. Wir freuen uns in dir. Wir freuen uns in dir. Oh, Halleluja. Wir freuen uns in dir, unserem König, unserem starken Gott. Oh, weißt du, wir dienen keinem schwachen Gott, sondern wir dienen einem starken Gott. Halleluja, der alles vollbracht hat. Halleluja, der das Werk am Kreuz getan hat, damit wir leben können, damit wir von Sklaven zu Herrschern würden, von Sklaven zu echten Söhnen. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Wir preisen dich, dass wir keine Sklaven mehr sind oder höchstens Liebessklaven von dir. Aber dass du uns von der Knechtschaft befreit hast und dass wir jetzt sagen, Abba, Vater, Abba, Abba, Abba, Abba. Oh, sag mal, Abba, Vater. Abba, Vater, Abba, Vater, Abba, Vater. Abba, Vater, wir lieben dich, geliebter Vater. Oh, danke, dass du mit deiner Liebe hier bist. Danke, dass du mit deiner Liebe hier bist. Danke, dass wir einen Vater haben, der immer da ist, der uns liebt, der uns zuerst geliebt hat und der für uns ist und der nicht gegen uns ist. Oh, Halleluja, lieben dich, Abba, Papa. Wir lieben dich, Abba, Vater. Oh, danke. Oh, liebst du ihn? Liebst du deinen Abba? Schau auf ihn, nicht auf irgendwelche Probleme jetzt. Weißt du, das ist ganz uninteressant. Halleluja, schau auf ihn, weißt du, und er kümmert sich um dich, er kümmert sich um dich. Und er möchte dich in die Arme nehmen. Vater, ich danke dir, dass du hier bist mit deiner Vaterliebe, dass du jeden in den Arm nimmst. Halleluja, danke, danke für deine Liebe. Dass du mit deiner Heilung hier bist. Danke, Herr, dass du die Herzen heilst und zu dir ziehst und alles gut machst. Halleluja, danke, Herr. Jeder Schmerz wird in seiner Gegenwart einfach aufgelöst. Du weißt, du bist geliebt. Halleluja, jede Krankheit wird aufgelöst in seiner Gegenwart. Du weißt, du bist geliebt. Und Gott ist für dich. Wer könnte noch gegen dich sein? Halleluja, danke, Herr. Oh, wir baden wirklich in deiner Liebe heute Abend. Wir baden in deiner Liebe. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Halleluja. Und du gibst dem Müden neue Kraft. Ich hatte dieses Wort aus Römer 8, 11. Das ist so wunderbar. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber oder Körper lebendig machen, weil sein Geist in euch wohnt. Halleluja. Oh, streck dich aus. Wenn dein Körper, dein sterblicher Leib, Stärkung braucht, Halleluja. Dann kommt jetzt seine Stärkung. Ich setze diese Stärkung frei, auch für jeden am Livestream. Herr, ich danke dir für deine Kraft, für die Kraft des Heiligen Geistes, für eine neue Erfüllung. Oh, dass du neu erfüllst, dass du neu erfüllst, neu erfüllst mit deiner Kraft. Halleluja. Oh, danke, Herr, danke, Herr. Danke, Herr. Neue Erfüllung. Oh, danke für Überfluss. Überfluss. Für jeden Körper, für jede Seele. Oh, danke für Überfluss. Überfluss. Überfluss. Überfluss. Überfluss der Kraft des Heiligen Geistes. Oh, danke, dass wir voll sind. Voll sind mit dem Heiligen Geist. Voll sind mit der Kraft des Heiligen Geistes. Voll. Voll nicht mit Gedanken, sondern voll mit dem Heiligen Geist. Voll mit dem Heiligen Geist. Sag mal, ich bin voll mit dem Heiligen Geist. Oh, voll. Voll. Voll. Voll. Voll. Voll mit dem Heiligen Geist. Voll mit dem Heiligen Geist. Voll mit deinem Heiligen Geist. Ja, das Überfluss. Oh, das Überfluss. Überfluss. Oh, danke, Heiliger Geist. Du gibst ohne Maß. Du gibst ohne Maß. Du kannst gerade jetzt haben, so viel du willst. Oh, wir nehmen so viel. So viel es gibt. Halleluja. So viel wir empfangen können. Und wir machen uns weit auf. Oh, weit auf. Weit auf. Weit auf in die Fülle deines Geistes. Oh, weit auf. Oh, danke, danke, danke. Danke für neues Leben, das kommt. Neues Leben, neue Frische. Danke. Neue Freiheit, Freude. Oh, danke, Herr, dass du jeden Einzelnen einfach ausfüllst. Oh, danke, Herr. Und dass dein Leben fließt. Halleluja, jede Zelle. In die Seele, in jede einzelne Seele. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Dein Frieden auch, dass dein Friede kommt. Halleluja, Friede in deiner Gegenwart. Oh, danke, Herr. Halleluja. Ja, wenn du gerade irgendwie eine Zuteilung von seinem Frieden brauchst, dann komm in die Mitte und wir setzen es frei für dich. Einfach ein Zuteilung von seinem Frieden, wenn da viele unruhige Gedanken waren, wie es auch David gesagt hat, oder Unruhe einfach in deinem Inneren und du sagst, boah, ich brauche echt eine Schippe Frieden hier, dann komm und Halleluja, danke, Herr. Danke, Jesus. Oh, ich setze jetzt deinen Frieden frei, jetzt in Jesu Namen. Dein Frieden, der höher ist als jeder Gedanke. Halleluja, danke, Herr. Danke, Jesus. Jeder Unfriede geht jetzt von dir. In dem Namen von Jesus weicht alles, auch was dir Unfriede gemacht hat. Ich rufe jetzt Frieden aus. Frieden, Frieden über dir. Frieden. Frieden in deinem Inneren. Frieden in deinem Inneren. Und aufatmen. Und aufatmen. Frieden, Frieden. Oh, Frieden, Frieden, kannst dich loslassen, kannst dich fallen lassen, ihm Frieden, Frieden, Frieden, oh Frieden, Frieden, Frieden, Frieden, Frieden, oh Frieden, Frieden, oh Frieden, Frieden, Frieden, Frieden, Frieden, Frieden, Frieden, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit von allem Stress. Jesu, es geht alles raus jetzt, alles raus, alles, was dir Unruhe gemacht hat, verlässt dich in Jesu Namen, völlig raus aus dir und sein Friede kommt. Sein Friede kommt. Er sagt, es ist alles gut, meine Tochter. Fürchte dich nicht. Du bist in meiner Hand. Fürchte dich nicht. Oh, danke für deinen Frieden, Herr. Für deinen Frieden. Für deinen Frieden, Herr. Danke, Herr. Frieden. Frieden, Herr. Danke für Frieden, Herr. Danke für Frieden. Frieden. Oh, Frieden, jetzt kompletter Frieden, kompletter Frieden, kompletter Frieden, kompletter Frieden, Frieden, Frieden, Frieden. Alle Unfriede geht, alles, was Unfrieden gemacht hat, es geht, verlässt dich jetzt in Jesu Namen. Jeder Schmerz, alles geht jetzt raus, alles geht jetzt raus, alles geht jetzt raus, alles verlässt dich jetzt in Jesu Namen. Alles geht jetzt raus, alles geht jetzt raus, alles geht jetzt raus. Oh, danke, und Friede kommt, der Friede deines Vaters, der Friede von Jesus, der Friede vom Heiligen Geist. Oh, ich setze ihn frei, setze ihn frei. Ja, frei, frei, alles andere, jeder Stress, alles raus, aller Unfriede, aller Stress, völlig frei, raus, alles in Jesu Namen, völlig raus, völlig raus, völlig raus in Jesu Namen, völlig raus, völlig raus, in Jesu Namen, völlig raus, völlig raus. Komplett raus, komplett raus, komplett raus. Alles raus, alles raus, alles raus in Jesu Namen. Alles raus, alles raus, alles raus, alles raus in Jesu Namen. Alles raus, alles raus. Jeder Stress, völlig raus, völlig raus. Mächte von Stress, raus, Unruhe in Jesu Namen. Alles raus jetzt, alles raus. In Jesu Namen, alles raus, und Friede kommt, Friede kommt, und Friede kommt, und Friede kommt, und Friede kommt, und Friede kommt, Friede kommt, Friede, Friede, Friede, Friede, danke, oh danke, und neue Freude. Oh, füll sie, Herr, füll sie, füll sie, füll sie, füll sie neu mit deinem Geist, füll sie neu mit deinem Geist, füll sie neu mit deinem Geist und jeden Einzelnen hier mit deinem Geist, mit deinem Geist, mit deinem Geist. Shakababababa, shakababa, shakababa, shakababa, shakababa. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, wir lieben dich, Herr. Danke. Du bist so wunderbar. Du bist so wunderbar. Danke. Halleluja. Hatte noch jemand einen Eindruck, den er weitergeben möchte, der für uns ist oder der für jemand auch vielleicht am Livestream ist? Halleluja. Dann komm und sag es weiter. Ich habe das Wort Schiefstand bekommen und dann habe ich eine Mutter gesehen, die vermutlich einen Beckenschiefstand bekommen hat, weil sie lange Zeit ihr Kind so auf der Hüfte getragen hat und jetzt dadurch Beschwerden hat und Bewegungseinschränkungen. Und ich sage im Namen von Jesus Christus, das ist jetzt geheilt, die ganze Muskulatur, Sehne, Bänder, alles, was in Unordnung geraten ist, das kommt jetzt in göttliche Ordnung, im Namen Jesu. Und dann habe ich noch Friseurhandwerkszeugs gesehen, also Kamm, Schere und einen Umhang und das Wort Marianne bekommen, den Namen Marianne. Und ich habe den Eindruck, dass Marianne Probleme hat mit ihrer Identität, die Identität in Christus anzunehmen, weil sie voller Selbstzweifel ist und Minderwertigkeit auch. Und das will Gott komplett wegnehmen von ihr und ihr zusagen. Sie hat die komplette Identität in Christus. Und das ist die Wahrheit und das wird ihr niemand und nichts rauben können. Und was Gott spricht, ich denke, das ist jemand im Livestream. Marianne, ja, genau. Mhm. Okay. Marianne, schreib uns. Halleluja. Freiheit ist da. Amen. Ich habe ein großes Schlauchboot gesehen, wo vielleicht 15 Personen einfach die Gruppe hier reinpassen. Und da, das war eine Wildwasserfahrt. Also auf dem Hinterrhein der Schweiz gibt es da diese Wildwasserfahrten. Und das war hoher Wellengang. Wir sind da drüber und wir fingen an, immer besser zusammen zu rudern, in Einheit zu rudern. Amen, das nehmen wir. Halleluja. Jeder ist auf seinem Platz. Ist jeder auf seinem Platz im Boot? Hast du deinen Platz eingenommen? Ruderplatz. Und ihr auch, ne? Ihr nehmt auch einmal Platz ein am Livestream. Unbedingt. Halleluja. Hatte noch jemand ein Wort, das er weitergeben soll? Halleluja, dann können wir weitermachen mit dem Wort. Wer fängt an? Astrid, super, gib ihr mal einen mächtigen Applaus. Oh, juhu, juhu, juhu. Oh Gott, ist so gut. Es ist so genial zu sehen. Schau, was jetzt schon am Anfang passiert ist, ne? Seine Gegenwart ist da, Heilung ist geschehen, Befreiung ist geschehen. Das ist unser Gott. Und das Einzige, weißt du, er hat uns alles geschenkt durch Jesus. Das Einzige, was wir machen dürfen, dass wir uns einfach voll und ganz auf unseren Gott einlassen. Dass wir ihn wirken lassen. Dass wir in den Raum seines Geistes gehen. Weißt du, Gott ist so gut, der Vater liebt dich. Jesus hat dich erlöst. Oh, weißt du, und sie sind eins. Und sie haben nur einen Wunsch, dass du immer tiefer und tiefer hineingehst in das Reich Gottes. Dass du immer mehr und mehr erkennst, wie gut Gott ist, wie sehr er dich liebt. Dass du vorbereiteten Wegen gehen kannst. Oh, dass er nicht will, dass du so geistlich arm bist. Weißt du, geistliche Armut ist die schlimmste Armut, die es gibt. Weil sie, die Menschen in der Welt, sind geistlich arm. Sie haben Jesus nicht. Sie kennen Gott nicht. Sie haben sich von ihm abgewendet. Weißt du, und das hat mich so berührt, letzten Donnerstag, diese Fürbitte. Selbst Fürbitte hat uns Gott geschenkt, damit wir für andere Menschen eintreten können, die nicht erkennen, dass sie in Sünde leben, dass sie Schuld auf sich geladen haben. Weißt du, da springt dir das Herz, wenn du erkennst, wie gut Gott ist. Er stellt uns alles zur Verfügung, was wir brauchen. Selbst diesen Geist der Fürbitte, wir können das nicht selber aus unserem Herzen erzwingen. Sondern sein Geist, sein wunderbarer Heiliger Geist kommt auf uns und berührt unser Herz und lässt uns für die Menschen einstehen, die noch verloren sind. Wir bitten für die Welt. Er lässt uns Herrschaft einnehmen durch diesen Geist der Fürbitte. Durch seine Kraft, durch seine Salbung können wir die Welt verändern. Und jetzt ist nicht die Zeit, dass wir passiv sind, sondern wir stehen auf. Wir zeigen, dass Jesus lebt. Wir lieben. Weißt du, wir zeigen, dass der Vater Liebe ist. Wir sind wie Jesus in dieser Welt. Und was hat Jesus gemacht? Er hat gezeigt, wie der Vater ist. Klar, voller Autorität, kein Wischiwaschi, klare Worte, aber voller Liebe. Unsere Substanz ist Liebe. Wir sind geboren aus der Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgeschüttet in unserem Herzen. Wir können nicht anders als lieben. Wir sind Liebende. Und lasst uns immer tiefer die Liebe erkennen, die der Vater für uns hat. Seine Liebe befähigt uns. Seine Liebe spornt uns an. Seine Liebe lässt uns vorwärts gehen. Seine Liebe lässt uns niemals verzweifeln. Oh, wir sind geborgen. Oh, weißt du, Gott ist so gut, so gut, so gut, so gut. Das das ist so ein Geschenk, solch einen Papa zu haben, solch einen Herrn zu haben und auch noch den Heiligen Geist zu haben. Weißt du, das ist alles geschenkt. Alles geschenkt, das ist unfassbar. Weißt du, das kann der Verstand nicht erfassen. Alles geschenkt. Geschenkt aus Gnade. Aus Gnade. Weißt du, wir haben Gnade. Oh wow, wir haben jeden Tag Weihnachten und Geburtstag und Ostern und, oh, und Pfingsten. Jubiläum. Es ist so gut, so gut, so gut. Lasst uns aufschauen zu unserem Vater. Lasst uns schauen, was Gott vollbracht hat am Kreuz. Weißt du, das Kreuz ist nicht abscheulich, sondern es ist das Zeichen der Liebe. Der Liebe des Vaters und des Sohnes. Der Liebe. Und Jesus hat alles am Kreuz getragen. Er hat alles am Kreuz getragen und darum sind wir fähig, auch Umständen entgegenzustehen. Wir müssen nicht immer gleich einknicken, wenn irgendein Wind weht, wenn ein Windlein weht. Wir brauchen nicht einzuknicken, weil weißt du, wir haben einen Vater. Wir haben einen Vater, der hinter uns steht, dem alles gehört, der der mächtigste Herr ist, dem alles gehört, dem alles untertan ist. Wir sind erlöst durch Jesus. Wir sind in Christus und er in uns. Weißt du, da sind solche Schätze der Weisheit verborgen. Ich mag fast sagen, wie können wir uns da noch erlauben, was anderes zu denken, als über diese Dinge nachzusinnen. Weißt du, das bringt uns vorwärts, das macht uns stark, wenn wir über unseren Herrn nachsingen. Was heißt es, dass ich erlöst bin? Was heißt es, Christus in mir und ich in Christus? Weißt du, was heißt es, wenn wir darüber nachsinnen? Wie gut ist Gott? Er ist mein Vater, ich habe alles geschenkt bekommen. Weißt du, wenn wir darüber nachsinnen, dann werden wir stark im Geist, stark im Geist. Und wir wissen, welche Autorität wir bekommen haben. Und dass wir nicht einknicken brauchen. Und wir können stehen. Wir können stehen. Wir haben Disziplin. Wir haben Geduld. Wir stehen. Wir stehen auf dem Felsen Jesus Christus. Wir stehen. Weißt du, wir stehen. Wir sind keine Weicheier. Wir sind starke Söhne und Töchter Gottes. Ja, starke Söhne und Töchter Gottes. Ja, du möchte ich dich wirklich ermutigen. Geh vorwärts. Richte deine Gedanken nach droben. Schau nicht auf das, was um dich herum ist, sondern richte deine Gedanken nach droben. Du hast alles geschenkt bekommen. Pack dieses Geschenk ganz aus. Pack es vollkommen aus. Es gehört dir. Amen. Wow. Das Licht des Gerechten aber brennt fröhlich. Das Licht des Gerechten aber brennt fröhlich. Und du bist ein Gerechter, du bist eine Gerechte. Dein Licht brennt fröhlich. Dein Licht brennt fröhlich. Du kannst jeden Moment in den Thronraum treten, ohne ein Gefühl von Minderwertigkeit und Scham, weil er dich gerecht gemacht hat. Du kannst in der Gegenwart Gottes eintreten. Du kannst dort sagen, Vater, hier bin ich. Er hat dich gerecht gemacht, er hat dich rein gemacht und deswegen bist du ein Gerechter. Und das heißt, irgendwie kam das Thema Licht. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Jesus kam in das Seine, das ist Anfang vom Johannes, ich kann nur den Vers nicht sagen, in dem ersten Kapitel. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie schmerzt es im Herz zu lesen. Der Meister, mein Meister, dein Meister, der Herr der Herren, der König der Könige, der, von dem es heißt, dass sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Macht, er kam in das Seine, Er hat seine Herrlichkeit dort oben gelassen. Er hat es nicht als einen Raub erachtet, seine Herrlichkeit dort zu lassen. Und er kam für dich und für mich in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Denen aber, die ihn aufnahmen, und das bist du und ich, gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Du bist ein Kind Gottes, du bist ein Kind des Allerhöchsten. Und dort heißt es auch an der Stelle, und das ist es mit dem Licht, die Finsternis, das Licht kam in die Welt. Jesus kam in die Welt und wir feiern das auch wieder. Und die Finsternis konnte ihn nicht erfassen, die Finsternis konnte ihn nicht ergreifen. Und dich kann die Finsternis nicht ergreifen, weil er sagt zu dir, du bist das Licht der Welt. Er strahlt in dir, er strahlt aus dir hervor. Und wisst ihr, mir ist es so irgendwie unterstrichen heute, der ganze Tag morgens schon, was ist dein Bekenntnis, Michael? Was ist dein Bekenntnis, frage ich dich auch. Was sprichst du? Was sagst du? Und ich glaube, hier in unsere Kreise, wir sprechen das Gute. Das Gute zu sprechen ist besser als das Schlechte. Das Wort Gottes zu sprechen ist besser, als was unser Seelchen spricht, ist besser. Das Wort Gottes zu sprechen ist besser, als die Situation zu unterstreichen. Du hast mal gesagt zu einer Einleitung, schwätz mir kein Rost ans Mofa. Ja, und das ist so. Und wisst ihr, in diese Zeit, wo es dunkel wird, du sprichst dir selber keinen Rost. Du sprichst dich selber nicht tiefer in die Situation, wo du bist, sondern du sprichst das, was er sagt über dich. Was er sagt, sprichst du, ist dein Bekenntnis. Es heißt von Jesus, er ist der hohe Priester unseres Bekenntnisses. Du und ich sind zum Glauben gekommen, durch ein Bekenntnis. Wir haben ihn nicht gekannt, wir waren nicht würdig, aber wir haben mit dem Mund bekannt und im Herzen geglaubt und wir sind dadurch errettet worden. Wir haben mit dem Mund bekannt und mit dem Herzen geglaubt und wir sind errettet worden. Wisst ihr, und das ist gut, wenn wir das Richtige sagen. Das ist gut, wenn man nicht die Situation besprechen, noch über andere redet, ganz schlecht. Wenn man das Wort redet und das, was er über uns sagt. Und wir sagen alle, check, haben wir schon verstanden. Ich möchte die Herausforderung, mich hat der Psalm 19 angesprochen, sagt David, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, o Herr, mein Gott und mein Erlöser, mein Fels. So, und ich möchte, das spricht, ich predige mir selber. Wenn es hart wird, wenn Situationen hart werden, du sagst vielleicht mit dem Mund, so weit sind wir schon. Du sagst, er ist mein Versorger. Ist dein Herz dabei? Bist du dabei im Herz? Das Gespräch des Herzens. Der Mund, wenn der Mund schon das Richtige sagt, ist gut. Das Herz muss mit. Und ich möchte dich ermutigen, wenn dein Herz nicht dabei ist, ich habe auch so Situationen mal gehabt, schwierig, hart. Wir haben das Richtige gesprochen. Ich habe das Richtige gesprochen. Ich habe ermutigt. Und ich sehe mir irgendwo laufen am Tag über, in einer ganz anderen Situation, ich gucke so runter, das Gebäude runter, irgendein anderer Gedanke kommt von der Seite, was passiert, wenn das und das eintritt, wenn die Person nicht mehr da ist. Und in dem Moment gilt's, deinem Herz zu sagen, Herz, jetzt gilt's. Und in dem Moment musst du vielleicht auch kurze Türe aufmachen und laut werden und sagen, Herz, jetzt gilt's. Es steht geschrieben, wie Jesus es auch gesagt hat, es steht geschrieben. Und dann hebst du das Wort hoch und er stellt sich zu dem Wort. Du wirst das haben, was du bekennst. Dein Besitz folgt dem, was du sagst. Und du sagst das, was er sagt, auch wenn es konträr ist zu deinem Feeling, wenn es konträr ist zu irgendwelchen Schmerzen, irgendwelchen Zipperlein. Du stellst dich drauf, durch seine Striemen bin ich geheilt. Und er muss sich dazu stellen und er wird sich dazu stellen, weil die Welt wird auseinanderbrechen, wenn das Wort nicht eingehalten wird. Er hält das Wort ein und er sagt, guck mal, er stellt sich aufs Wort, los jetzt in all ihr Engel, bringt's her und es wird in Existenz kommen. Sag deinem Herz, wenn es nicht mit deinem Mund übereinstimmt, Herz, geh mit. Weil du bist nicht Herz, du bist ein Geist aus Gott. Und du musst deinem Herz auch manchmal sagen, Herz, jetzt gilt's. Und dann kannst du dich hinstellen, auch wenn es dunkel wird. Und dann kannst du sagen, und der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte ich mich grauen? Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Und du wirst stark sein, stark, und dein Herz wird mitgehen. Amen, Amen, Amen. Ja, Halleluja. Ich hatte immer so diesen Satz, du bist das Licht der Welt. Jeder, der hier sitzt, sag mal zu deinem Nachbarn, du bist das Licht der Welt. Und auf dich hat die Welt gewartet. Genau. Ja, auf euch hat diese Welt wirklich gewartet. Weil in dieser Welt ist wirklich Finsternis. Finsternis bedeckt diese Welt. Wirklich, wo man hinguckt, Finsternis. Und umso wichtiger sind wir, wo wirklich Jesus aufleuchtet, wo das Licht der Welt ist. Wir, da wo wir hinkommen, bringen wir Licht hin. Seid doch dessen bewusst. Egal wo es ist, ob es in der Arbeit ist, in der S-Bahn, beim Einkaufen, beim Penny. Da wo du bist, ist Licht. Da wo du bist, ist Licht. Und ich habe festgestellt, da wo mehr von uns sind, ist mehr Licht. Hey. Ich fand das total krass. Ich war vor diese letzte Woche mit dem Tobi zusammen im Penny. Wir haben mich eingekauft fürs Büro. Und ich habe festgestellt, was für einen krassen Unterschied wir beide gemacht haben. Weil alle waren nur so dumm, so mit dem Einkaufswagen, alle irgendwie voll traurig und so. Und wir haben gelacht miteinander. Und das war so krass, dieser Unterschied. Irgendwie dieser Unterschied vom Licht zur Finsternis. Und deswegen will ich dich auch wirklich ermutigen, geh mit denen zusammen, die Licht haben. Treff dich mit denen, die Licht haben. Und dann wird euer Licht noch mehr scheinen. Und dann wird das Licht noch mehr hervorkommen. Und vielleicht ist der andere gerade so, wo sagt, oh nein, mein Licht, es funzelt gerade noch nur ein bisschen und ich brauche ein bisschen Anschubhilfe für mein Licht. Dann geben wir uns gegenseitig Anschubhilfe und sagen, hey, pass auf, ich glaube, dein Licht flimmert vielleicht momentan wegen dem, was du vielleicht Negatives gerade sagst oder so oder denkst. Und manchmal korrigieren wir uns einfach gegenseitig, damit unser Licht einfach umso stärker und umso mehr hervorkommen kann. Und die Menschen werden auch angezogen von unserem Licht, habe ich festgestellt. Wir hatten diesen Einsatz am Samstag mit den Nikoläusen und ich habe mir ein Engelskostüm gekauft. Habe ich das schon gesagt? Ich glaube nicht, gell? Und die Menschen waren angezogen. Also türkische Frauen, die kamen, also ich habe es gelernt, dass Melek, der türkische Name, heißt Engel. Und dann kamen hierher wirklich Frauen mit Kopftuch und so, ich heiße Melek und das heißt auch Engel und ich will dich umarmen und ich will dich umarmen. Und die Menschen haben mich umarmt, einfach so. Und es war so krass. Ich meine, ich glaube nicht, dass das Kostüm die angezogen hat, sondern wirklich dieses Licht. Gerade Moslems leben ja so sehr in der Finsternis. Ich meine, die Moslems wissen nicht, ob sie den Himmel erreichen am Ende des Tages. Sie müssen immer versuchen, Gutes zu tun. Und am Ende des Lebens werden sie über so einen Weg gehen. Und dann wird entschieden, ob sie genug Gutes getan haben, damit sie in den Himmel kommen. Und wenn sie es schaffen, kommen sie drüber. Wenn sie es nicht schaffen, fallen sie runter. Und es ist wirklich ein Kackleben. Ja, ich habe mich mit einem jungen Mann unterhalten und habe gesagt, das ist schon blöd, oder? Am Ende. Er so, ja, schon. Also man muss sich das vorstellen. Die leben ihr ganzes Leben in der Ungewissheit, was passiert nach dem Tod? Schaffe ich es denn in den Himmel? Und es ist so krass. Und wir können denen wirklich Heilsgewissheit geben. Wir können sagen, hey, Jesus ist für dich gestorben, für deine Sünden gestorben. Deine Sünden müssen dich nicht mehr von Gott trennen, wenn du Jesus um Vergebung bittest. Wir haben die beste Botschaft dieser Welt, ihr Lieben. Wir haben die beste Botschaft dieser Welt. Ich bin so begeistert, weil mich hat diese Botschaft frei gemacht. Mich hat diese Botschaft heil gemacht. Mich hat diese Botschaft wirklich befreit von allem Möglichen. Und wie können wir zurückhalten mit dem, was wir haben? Weil die Leute, die sind gebunden, die Leute haben Albträume, die Leute haben Depressionen, die sind krank und wir haben die Lösung, wir haben die... wir haben alles. Gib's wirklich weiter. Gib's wirklich weiter. Und die Leute sind wirklich auch offen. Und ich versuche es gerade immer mehr, so Worte der Kenntnisse und so. Und es kann auch mal falsch sein, ganz ehrlich. Hatte ich letztens auch im Penny, ich bin fast jeden Tag im Penny, deswegen, und ich dachte mir so, die Frau hat Albträume, und dachte mir, das ist ja auch ein blödes Ding und so, dann bin ich nicht so, ja, Entschuldigung, das hört sich vielleicht komisch an und so, ich glaube, sie haben Albträume. Und sie so, nee, eigentlich nicht. Oh, nein, nein, nein. Das ist jetzt blöd. Wahrscheinlich jetzt dann nach der Aktion, okay. Und dann habe ich sie einfach erklärt und habe gesagt, okay, ich versuche das einfach gerade. Gott gibt mir so Sachen und er zeigt mir Dinge über Menschen und es kann einfach sein, dass ich mich verhöre. Und dann, es tut mir wirklich leid. Und sie so, ja, aber ich glaube auch an Gott und es war voll toll und mach einfach weiter, das ist voll gut. Und also und ich glaube, ich habe sie auch wieder ermutigt, in ihrem Glauben vielleicht auch rauszugehen. Also deswegen habe auch gar nicht Angst, dass es mal nicht klappt oder du vielleicht Gott nicht richtig hörst. Mach einfach. Weil Gott hat einfach gesagt, halt die Kranken, treib Dämonen aus, weck Tote auf. Mach das einfach. Und ich meine, du kannst es selber eh nicht. Überraschung. Das heißt, du kannst einfach wirklich kühn und mutig rausgehen. Du kannst den Kranken die Hände auflegen, in Jesu Namen beten. Und was er macht, ist sein Ding. Es hat nichts mit dir zu tun. Es hat nichts mit dir als Person zu tun, wenn nichts passiert. Es hat auch nichts mit dir als Person zu tun, wenn was passiert. So dumm ist es nämlich auch. Weil es macht eh alles Jesus. Aber wir sind er auf dieser Welt. Er ist nicht mehr da in Person, sondern wir sind da. Und wir bringen das Licht der Welt den Menschen. Wir bringen die Liebe des Vaters den Menschen. Wir bringen Heilung. Wir bringen Befreiung. Wir bringen Heilsgewissheit. Wir bringen, dass es ihnen gut geht, dass sie rauskommen aus der Finsternis ins Licht. Und jeder von uns ist gefragt. Jeder von uns ist so, so, so wichtig. Und denk nicht, oh nein, ich kann nichts, ich habe das noch nicht, ich habe noch keine Schulung in Heilungsdienst und so. Das brauchst du gar nicht. Du hast den Heiligen Geist. Ich meine, es ist gut, wenn wir lernen. Es ist gut, wenn wir uns ausbilden lassen. Mega wichtig. Aber du hast den Heiligen Geist. Er führt dich, er leitet dich und er macht's. Er macht's einfach. Also wirklich, seid kühn und mutig. Geht voran. Bringt das Licht der Welt den Menschen, weil die warten auf euch so sehnsüchtig. Wirklich. Amen. Danke vielmals für die Möglichkeit, das Wort zu teilen. Ihr seid so begeisternd, ihr seid so erfreut, so fröhlich und das steckt einfach total an. Und das begeistert mich einfach und so musste ich einfach mal kommen. Halleluja. Auch für das Wort zu teilen. Und ja, die Lehre ist einfach wunderbar vom Wort Gottes her, was wir hören. Anbetung, Lehre Gottes, Wort Gottes. Und dass auch der Strom Gottes, der Strom der Liebe, der Strom, wo wir jetzt reinspringen können, wo wir aufgefordert werden, reinzuspringen aus der Liebe Gottes, Das will ich einfach tun, das will ich versuchen und das will ich einfach üben, praktizieren. Und deshalb freut es mich, dass ich da das Wort teilen darf. Und das ist mir auf dem Herzen von Johannes 3, Vers 16. Johannes Kapitel 3, Vers 16, wo es heißt: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und es wurde schon auch gesagt, Gott, sieht man da, ist ein Geber. Er gibt uns Jesus Christus. Er gibt uns den Erlöser. Und wir bezeugen unseren Glauben zu den Nachbarn in der Familie, am Arbeitsplatz, zu den Freunden und erklären, Jesus ist der Erlöser. Und wenn jemand fragt, ja, wie kann ich dann Christ werden, wie kann ich dann auch erlöst werden, das heißt nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben, der hat ewiges Leben, wer an ihn glaubt, wie kann ich dann nicht verloren gehen? Und dann sage ich sofort meinen 6-Punkte-Plan. Und Nummer 1 ist, danke Gott für das Erlösungswerk Jesu. Nummer 2, tue Buße. Sage Gott deine Sünden. Vielleicht warst du ignorant, vielleicht warst du gleichgültig oder rebellisch Gott gegenüber. Und Das kannst du ihm bekennen und sagen: Herr Jesus, es tut mir leid, dass ich all das war und das will ich nicht mehr sein in Zukunft. Nummer drei. Lade Jesus ein in dein Leben, in dein Herz. Und dann die zweiten drei Punkte. Nummer eins ist, unterstelle ihm alle Bereiche deines Lebens. Und zwar Freundschaft, Ehe, Kinder, Finanzen, Hobby, Wünsche. Unterstelle ihm alle deine Lebensbereiche. Mach ihn zum Herrn in deinem Leben. Der zweite Punkt, der zweiten drei Punkte, ist, dass du ihm erlaubst, dass du Gott erlaubst, dich zu verändern, so wie er dich gern verändert haben möchte, nämlich immer mehr Jesus ähnlich. Und der dritte Punkt, der zweiten drei Punkte, ist, dass du ihm erlaubst und ihn bittest, dich zu füllen, aufzufüllen mit dem Heiligen Geist und überzufüllen, überfüllen, übervoll, damit der Strom fließt, auch zu den anderen Menschen. Also diese sechs Punkte sage ich dann immer. Und natürlich, man kann es auch anders oder einfacher sagen, aber das ist ein Leitfaden, sage ich mal. Und ja, dann, wenn du Jesus so eingeladen hast in dein Leben, ihm zum Herrn und Erlöser gemacht hast, dann bist du Christ. Dann bist du nicht mehr verflucht, gemäß 1. Korinther 16, 22. Und dann ist auch der Zorn Gottes nicht mehr über dir, gemäß Johannes 3, Vers 36. Sondern dann bist du ein Kind Gottes geworden. Wir haben gehört, wenn ich ein Kind bin, dann bin ich auch Sohn. Oder dann bin ich auch Tochter. Und dann ist Gott auch mein Vater. Also Vaterschaft. Und dann bin ich als Sohn vor Gott. Und dann sage ich immer, entscheide dich jetzt für diesen Schritt. Jetzt ist der Tag der Errettung. Stelle deine Entscheidung, Jesus einzuladen, nicht auf die lange Bank. Schiebe sie nicht auf die lange Bank. Denn die lange Bank ist des Teufels liebstes Möbelstück. Und die Bank ist so lang, die endet im Verderben. Leider kennen wir Menschen, wo wir schon jahrelang erzählen vom Evangelium und sie es auch sehen in unserem Leben und sie sich immer noch nicht entschieden haben, immer noch nicht. Also entscheide dich heute, jetzt, bitte jetzt entscheiden. Halleluja. Und somit wirst du zu einem Kind Gottes, zu einem Sohn, zu einer Tochter Gottes. Halleluja. Das steht geschrieben im Wort Gottes, unserem Testament. Was gibt Gott noch? Gott gibt seinen Sohn. Was gibt er uns noch? Er gibt uns so viel. Er gibt uns sein Wort, das Testament. Das gibt er uns. Das Wort Gottes, das in alle Ewigkeit besteht und bleibt. Himmel und Erde vergehen, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Er gibt uns seinen Geist, weil das Wort Gottes ist vom Heiligen Geist inspiriert. Und er gibt uns seine Vergebung. Er gibt uns sein Leben. Nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Er gibt uns sein Leben. Er gibt uns seinen Namen. Wir nennen uns Christen. Er gibt uns seinen Namen. Wir beten im Namen Jesus, sei geheilt. Im Namen Jesus, fahre aus, du böser Geist. Und wir gebrauchen seinen Namen. Den Namen hat er uns gegeben. Er hat uns seinen Frieden gegeben. Johannes 14, 27. Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. Euer Herz sei nicht erschrocken, erschrecke sich nicht, sondern der Friede Gottes hat er uns gegeben. Er hat uns seine Autorität gegeben. Lukas 10, 19. Ich habe euch Autorität gegeben über Schlangen und Skorpionen und alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch schaden. Er hat uns seinen seine Gedanken gegeben, seine Zuversicht, seine Freude gegeben. Die Liste ist unendlich. Die Liste ist so lang, wir können den ganzen Abend erzählen, was er uns alles gegeben hat. Also Gott ist ein Geber. Und wie gesagt, dieser Mensch, den wir kennen schon seit langem und immer wieder von Jesus erzählen, hat sich noch nicht entschieden. Und er hat gesagt, ja, ich muss zuerst diese Sünde loswerden, ich muss zuerst das noch machen, ich muss zuerst dieses noch erledigen. Und wir können nicht uns selber erlösen. Gott braucht kein Menschenopfer. Der Mensch braucht ein Gottesopfer. Und das haben wir erhalten in Jesus Christus. Halleluja! Das haben wir erhalten. Und er ist so ein Geber, dass er uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel auf dieser Erde. Epheser 1, Vers 3. Gott segne dich. Das fand ich jetzt stark. Der Mensch braucht ein Gottesopfer und er hat es bekommen. Er hat es erhalten. Halleluja! Ja, Gott hat uns seinen Sohn gegeben. Wirklich den, was wir gerade so detailliert gehört haben, Erstgeborenen. Also einfach wirklich Erstgeborenen, nicht so der erstgeborene Sohn, sondern Erstgeborenen. Unter vielen Brüdern, ja, und Livestream. Halleluja, das ist stark, ja. Und ich finde den Abend heute richtig gut. Also ich komme auf das Wort Menü zurück. Also ich habe schon ordentlich gegessen. Die Vorspeise war super lecker. Dann kamen die ganzen Geschenke, die die Menschen ja vielleicht gar nicht so auspacken, weil sie sagen, was man geschenkt bekommt, ist nichts wert. Das habe ich früher immer mal gehört. Aber das ist Schmarrn. Das ist Quatsch. Das ist einfach bescheuert. Weil er hat uns alles geschenkt. Er hat uns alles geschenkt. Und dann haben wir gehört, von hier nach hier, ja, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Und wenn wir es laut sprechen, dann fangen wir an, es zu glauben, weil wir es selber hören mit unseren eigenen Ohren. Es ist einfach, also ich würde sagen, es ist so, es ist einfach rundherum perfekt. Und ich trage den ganzen Tag schon mit mir meinen Vers für heute. Und habe ich ja schon mal gesagt, ich stecke mir immer mal morgens so einen Zettel in die Tasche und dann gucke ich immer mal drauf. Und das ist Psalm 138, Vers 3 und Vers 8. Und was ich auch schon gesagt habe, wenn ich einen Text lese in der Bibel, der mich wirklich anspringt, dann lege ich meine Hand drauf und sage, das gehört mir. Der Text gehört mir. So bin ich ja schon losgegangen und wisst ihr ja alles schon, die Geschichte habe ich schon auf der Erde. Aber weißt du, mach die Texte persönlich für dich. Ich stelle mal hierher, sonst seht ihr mich immer nur von der Seite und von hinten. Mach dir wirklich alles, was in der Bibel steht, was dich anspringt, mach es persönlich, leg deine Hand drauf und sag, das gehört mir. Und wenn du was brauchst, weil du es kaufen musst oder besorgen, dann sagst du, und ich gehe jetzt los und ich werde es finden. Und nichts anderes, weil Gott hat in dem Moment zu dir gesprochen. Und das hier habe ich heute Morgen gelesen und habe es mir dann gleich nochmal extra aufgeschrieben. Du hast mich erhört, als ich zu dir schrie. Wow. Gott hat mich erhört, als ich zu ihm schrie. Du ermutigst mich zu den kühnsten Wünschen. In 1. Mose 4, glaube ich, verzeih mir, oder 23, ich weiß nicht ganz genau, 23, 4 wahrscheinlich, da sagt Gott, ich bin. Das ist mein Name. Ich bin. Das ist mein Name. Und dieser Gott sagt hier, oder umgedreht, steht hier, und du kannst sagen, du hast mich erhört, als ich zu dir schrie. Der Ich Bin erhört unsere Bitten. Der Ich Bin, der von sich selber sagt, ich bin der Ich Bin. Er hört unsere Bitten. Wir müssen nicht mal schreien, er ist ja nicht schwerhörig. Also er ist nicht so jemand mit so einem großen Hörrohr. Ich hatte mal eine Patientin, die hatte so ein Hörrohr. Da war ich, glaube ich, noch Schwesternschülerin oder so. Und da haben wir uns immer alle einen Witz gemacht. Dann sind wir nachts dahin zu ihr, also ich hatte derzeit Nachtdienst, und haben wir uns da ihr das ans Ohr gehalten. Und das war so ein Riesending. Und dann haben wir da oben reingesprochen. Und sie hat immer noch gesagt, hä? Also das war echt lustig. Aber so ist unser Gott nicht. Wenn wir Bitten haben und wir gehen zu ihm, er hört und er erhört. Hier steht, du hast mich erhört, als ich zu dir schrie. Du ermutigst mich zu den kühnsten Wünschen. Was sind die kühnsten Wünsche? Was sind für Gott die kühnsten Wünsche? Gar nichts. Alles gleich. Er ist unbegrenzt. Für ihn ist nichts größer oder kleiner als was anderes. Er macht diese Wertung nicht. Er hat diese Wertung nicht. Und wir sollten dazu auch aufhören mit diesen Wertungen. Das eine ist nicht viel kühner oder größer für Gott als das andere. Tja, wenn ich um Schuhe bitte, die es nicht gibt, und ich kann plötzlich in denen laufen, laufe ich immer noch. Das sind ja jetzt 14 Jahre, glaube ich. Dann ist das für mich ein kühner Wunsch gewesen, für Gott nicht. Der hat mir die einfach hingestellt. Die hatten eine andere Nummer drunter, aber es war trotzdem meine Größe. Oder wenn ich mit dem Auto fahre und bitte um Parkplatz, naja, mache ich auch immer wieder. Und ich habe zu Gott jetzt schon oft gesagt, ich fahre dreimal um Block. Wenn ich dann keinen kriege, gehe ich davon aus, dass ich dahin nicht hin soll heute. Und ich kriege fast immer einen Parkplatz, egal wo, auch in Degerloch, in der vollsten Einkaufsstraße. Wenn ich dahin muss, ich kriege immer einen Parkplatz. Neulich habe ich mal keinen bekommen, da habe ich gesagt, gut, dann fahre ich jetzt nach Hause, ist mir auch egal. Dann fahre ich ein andermal wieder hin. Ja, entweder verlasse ich mich auf Gott oder ich verlasse mich nicht auf Gott. Ich kann mich ja nicht mal ein bisschen auf ihn verlassen. Und wenn er nicht macht, was ich mir gerade vorgestellt habe, dann sage ich, oh Gott ist gegen mich. Nein, er ermutigt mich zu den kühnsten Wünschen. Und ich lege meine Hand drauf und dann gehört mir das. Herr, du wirst alles für mich tun. Deine Liebe hört niemals auf. Vollende, was du angefangen hast. Und solche Sachen lese ich mir dann immer über den Tag verteilt mal wieder durch, damit ich es nicht vergesse. Und es ist so stark, das ist doch unsere Nahrung. Weil wir werden ja nicht so neu geboren, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt bin ich eine neue Schöpfung, jetzt habe ich alles. Nee, dann fangen wir an zu wachsen. Dann geht es weiter und weiter und weiter. Und Gott sagt, ich liebe dich, wie du bist. Ich liebe dich echt, wie du bist. Aber ich will dich nicht so lassen. Weil ich habe wieder noch was viel Besseres mit dir vor. Also geht's weiter. Und er verändert uns und er verändert uns und er verändert uns. Und das ist so genial, weil ja, wir wachsen, wir werden immer mehr genau das, was wir wollen, in das Ebenbild Jesu verändert. Und auf dem Weg sind wir. Und ja, wir gehen einfach weiter, egal was los ist. Weil in diesem Text, der 1. Mose 23, 4, glaube ich, oder 4, 23. 2. Mose, gut, 2. Mose 4, 23. Also, ich habe immer meinen. Ja, ich schreibe mir das manchmal auf und dann lerne ich, versuche ich es auswendig zu lernen, wo es steht. Und dann komme ich schon wieder durcheinander, wenn ich es aussprechen will. Aber es steht da und ich kann euch auch gleich sagen, wo. Weil da steht ganz einfach, Gott ist der Ich Bin. und er kann nicht lügen. Das steht, glaube ich, in 4. Mose, aber ich nehme mich nicht ganz genau. Dreimal kann ich die stellen, dass Gott nicht lügen kann. Und das Gleiche gilt für Jesus, das Gleiche gilt für den Heiligen Geist. Wir wissen ja, es ist die Dreieinigkeit. Und es gilt immer mehr für uns, weil wir ja der 4. Teil der Einigkeit sind. Gut. Wo steht es? 2. Mose 3, Vers? 2. Mose 3, 14 für alle am Livestream. Ihr könnt gerne nachschlagen, aber wir gehen genau so weiter. Wir gehen in diesem Bewusstsein, der Ich Bin lebt in uns. Jesus Christus lebt in uns. Wir leben in ihm, sein erstgeborener Sohn, der ohne Sünde war. Der hat uns angenommen, der hat sich für uns wirklich ans Kreuz hängen lassen. Für uns, für jeden Einzelnen. Und dann hat er gesagt, es ist vollbracht. Und genau so leben wir, in diesem Bewusstsein, es ist vollbracht. Und so wachsen wir immer weiter. Amen. Ja, Halleluja. Ist Gott nicht gut? Es ist alles vollbracht. Gott ist wirklich gut, alle Zeit. Und er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er ist einfach nur gut. Er ist die Liebe, er ist die Gnade. Und ich habe euch heute nochmal was Anschauliches, was dazu mitgebracht, was Kleines. Ja, ich arbeite ja in der Schule. Da hat man viel mit anschaulichen Dingen zu tun, mit praktischen Beispielen. Und genau, wir machen das mal so. Ich habe ein kleines Beispiel zu dem Notenständer. Was würdet ihr sagen, wie ist der Notenständer? Beschreibt den mal. Schwarz, genau. Metall, genau. Ja, relativ stabil. Genau, aus Metall irgendwie, ne, welches? Ja, genau. So. Hilfreich, genau. Also, ne, man kann sich auf bestimmte Eigenschaften einigen und die sind bei dem Notenständer auch sehr stabil. Also, ne, er ist schwarz, er ist aus Metall und so weiter. So, und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt einen super guten Tag, alles läuft richtig gut. Ihr habt, ja, gut. Es war gut an der Arbeit, ihr habt früh Feierabend gemacht, dann was auch immer. Wir hatten eine super geistliche Zeit mit Lobpreis, mit Gebet, mit allem Möglichen. Es war richtig super, es hat sich noch jemand bekehrt im Penny. Und dann, also alles top, ja, super. So, genau, dann kommt ihr nach Hause. Wie ist der Notenständer? Genau, der ist immer noch schwarz, der ist immer noch aus Metall, der ist immer noch stabil. Ja, genau. So, jetzt stellt euch mal vor, ja, heute war es nicht so gut, ja, irgendwie seid der Wecker nicht gehört, zu spät an die Arbeit, verschlafen, Stress, jemand hat euch angegriffen, was auch immer, Überstunden noch, keine Zeit für Gott und irgendwie auch, was weiß ich, hab da was Blödes gesagt oder so. Ja, und dann kommt er nach Hause und dann, wie ist der Notenständer? Ja, er ist immer noch, genau, schwarz, aus Metall, relativ stabil, hilfreich. So, das war jetzt natürlich ein Beispiel, ein Bild, ja, wie gesagt. So, jetzt stellt euch mal vor, das ist Gott. Oder wie würdet ihr sagen, wie ist Gott? Ja, wie beschreibt ihr Gott? Ich habe eben schon gesagt, schwarz bestimmt nicht. Stabil, genau. Ja, der Notenständer, ja, er ist austauschbar. Kann ich auch einen Stein vorstellen oder Gott wird ja auch als Burg beschrieben in der Bibel, ja. Also auch sehr fest, er ist die Liebe, er ist die Gnade, hatte ich schon gesagt, ja, er ist immer gut. Und jetzt stellt euch diese zwei Situationen einfach mal vor. Ja, ihr hattet diesen super guten Tag und alles läuft gut und yeah, Gott, alles ist so super und cool, ich bin bei dir. Alles ist gut, ja. Gott ist da, okay. Gott ist so, wie ihr ihn beschrieben habt, so wie wir es besprochen haben. Und jetzt stellt euch aber auch mal vor, ihr habt diesen schlechten Tag, ja, wo alles wirklich nicht so gut läuft, ja, wo ihr vielleicht auch gar keine Zeit hattet mal für Lobpreis, für Gebet, für die Gegenwart oder vielleicht nur ein kurzes Gebet und dann ja, hattet ihr vielleicht Stress und Streit und euch ist was Blödes passiert oder was Blödes rausgerutscht und so. Ja, und dann kommt ihr nach Hause und dann ist da Gott. Und wie ist Gott? Ja, er ist immer noch gut, er ist immer noch stabil. Er ist, ja. Also natürlich, genau, der Notenständer ist jetzt vielleicht nicht das optimale Beispiel. Aber wie gesagt, stellt euch Gott als Burg vor, als den Felsen. Er verändert sich einfach nicht. Ja, es ist auch unabhängig einfach von dem, was wir tun, was wir machen, wie unser Tag war. Gott ist einfach immer da, er ist immer gut, er ist immer das Ja zu uns. Ja, das heißt auch, er ist nicht Ja und Nein gleichzeitig, er ist immer das Ja. Das heißt in 2. Korinther 1, Vers 19 heißt es, er ist nicht Ja und Nein zugleich, ja. Er selbst ist in seiner Person, also Jesus Christus ist in seiner Person das Ja Gottes zu uns. Ja? Und das steht fest, das Ja Gottes. Da ändert sich nichts dran, es ist immer ein Ja zu uns, egal was war. Und Jesus hat ja auch selbst gesagt, wer gebadet hat, ist schon rein. Ja, er muss sich nur noch den Staub von den Füßen abwischen. Ja? Also es kann sein, dass du diesen schlechten Tag hast, dass irgendwas war. Ja, und dann wischst du dir einfach schnell den Staub von den Füßen ab und dann ist es gut. Ja? Und du bist gebadet, du bist völlig rein, du bist gerecht und da ändert sich absolut gar nichts dran. Ja? Er hat es vollbracht, wir haben es schon gehört. Jesus hat diesen Bund geschlossen und du trittst ein durch den Glauben. Da bist du drin, da bist du das Kind Gottes, der Sohn Gottes, du bist Erbe Gottes und da ändert sich überhaupt nichts dran. Ja? Genau, und dann haben wir das eine, unseren Stand, der ist also völlig klar. Gott steht völlig mit seinem Ja zu dir, hinter dir. Und natürlich steht er genauso auch in den Umständen, ja, egal was für Umstände kommen, egal was für Wellen, was für Stürme kommen. Klar, der Notenständer ist jetzt, kann er vielleicht nicht ganz mithalten, aber wie gesagt, stell dir diese Burg vor, Gott als Burg, Gott als den Fels. Der steht einfach, ja, der steht in den Umständen, egal was kommt, ja, unabhängig, er ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Was kann ich da noch sagen? Der Notenständer bleibt. Alle kaufen sich einen Notenständer. Also wunderbar, unser Gott ist doch toll, oder? Gott ist doch wunderbar, Gott ist doch einfach genial, oder? Gott ist doch einfach genial. Er ist immer für uns, er ist immer da, er steht immer hinter uns, er ändert sich nicht. Das heißt, es gibt keinen Wechsel bei dem Vater der Liebe im Jakobus 1. Es ist keine Veränderung bei ihm, kein Wechsel von Schatten und Licht. Das heißt, Gott kann nicht dunkel sein. Also in dem Fall, genau, nicht schwarz, aber Gott hat keine Finsternis. Gott hat nichts Dunkles. Gott hat nichts Böses. Gott hat nichts Krankes. Gott hat nichts, was in irgendeiner Weise pervertiert wurde vom Feind. Oder auch wo diese Schöpfung pervertiert wurde oder wo er das Böse in die Welt gebracht hat. Das hat Gott nicht, sondern Gott ist Liebe, Gott ist Licht, Gott ist die Güte, Gott ist Freude, Gott ist unsere Weisheit, Gott ist alles, was wir brauchen. Er ist unsere Versorgung, er ist unsere Kraft. Halleluja, bist du froh, dass er deine Kraft ist? In jeder Situation, jeden Tag wieder neu. Halleluja, auch nach einem Arbeitstag, wo du gearbeitet hast oder viel unterwegs warst, ist er deine Kraft und er möchte, dass wir wirklich alles aus seiner Kraft heraus tun. Er möchte, dass wir alle unser Leben, ja, alles aus ihm heraus leben, in ihm. Wir sind in ihm, in ihm sind wir, heißt es im Kolosserbrief, zur Fülle gebracht. Das heißt, die Fülle, wenn du sagst, oh, ich sehne mich darum, ich glaube, alle wollen das, zur Fülle gebracht zu sein. Zur Fülle gebracht und in ihm, indem wir in ihm sind, sind wir zur Fülle gebracht. Er ist die Fülle Gottes. Die Fülle Gottes ist in uns eingezogen, als wir Christus aufgenommen haben. Das heißt, die ganze Fülle Gottes lebt in uns. Oh, sag das mal deinem Nachbarn, die ganze Fülle Gottes, ja auch am Livestream, lebt in uns. Das geht nicht in unseren Verstand hinein. Aber das ist so wunderbar. Die ganze Fülle lebt in Jesus. Jesus lebt in uns. Und damit lebt diese ganze Fülle von Gott in uns. Der ganze Überfluss von Gott. Alles, was Gott ist. Alles, was er hat. Alle seine Eigenschaften. Und das Wunderbare ist, wir sind neue Schöpfung geworden. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus. Und es ist ganz wichtig, dass wir das wissen, dass wir nicht mehr die Alten sind. Halleluja! Wir sind nicht mehr die Alten. Also denkt nicht dauernd an die Zeit, als du noch nicht Christ warst. Vor 45 Jahren oder vor 3 Jahren oder vor 1 Jahr. Weil du bist nicht zu vergleichen mit dem, was du vorher warst. Du bist ganz neu. Dein Sein, ja, wir sehen nicht neu aus. Unsere Seele braucht auch noch einen gewissen Schliff. Halleluja. Danke. Aber unser wahres Sein ist ganz neu aus Gott geboren worden. Es gibt einfach ein Vorher und ein Nachher. Und wichtig ist, dass wir nicht immer dann zurückschauen, wie es vorher war. Also als Zeugnis ist es gut, ja, dass du das, wenn du Zeugnis gibst, du weißt noch, wie es vorher war, boah, übel und so weiter. Und und dann kamst du zu Jesus. Und aus Finsternis wurde Licht. Danke, Herr. Halleluja. Und es ist so wichtig, dass wir das wissen, auch wenn Stürme kommen, auch wenn Umstände da sind. Wir sind die neue Schöpfung. Wir haben die ganze Fülle Gottes in uns. Halleluja. Es ist alles da. Es ist alles da. Und wir lernen das als neue Schöpfung immer mehr, unseren wahren Menschen hervorzubringen. Halleluja, das ist so gut und so wichtig, dass wir wissen, auch bei unserem Sprechen, wir hatten es vorhin vom Sprechen, zu wissen, wir sprechen das gut, wir sprechen als neue Schöpfung, immer mehr, immer weniger als diese Alten, die belanglose, dumme Sachen gesagt haben oder sich selbst verflucht haben, andere verflucht haben, was auch immer. Das machen wir nicht mehr. Halleluja. Sondern wir sprechen, was gut ist. Und darüber denken wir auch nach, was gerecht ist, was rein ist, was vollkommen ist. Philipper 4, 8. Halleluja. Und dann heißt es, dass der Friede Gottes in unser Herz kommt, indem wir das bewegen, was Gott bewegt. Indem wir das bewegen, was Gott an wunderbaren Sachen tut. Weißt du, du kannst den ganzen Tag überlegen, was Gott alles noch nicht getan hat in deinem Leben. Und ich kann dir versprechen, da wird Depression nicht weit weg sein. Aber du kannst dir auch überlegen, was Gott alles schon getan hat in deinem Leben. Und was er gerade alles tut. Und es nicht selbstverständlich ist, dass wir hier in einem warmen Raum sitzen, in Freiheit das Evangelium verkünden können. Das ist der Hammer. Da können wir dankbar sein. Dankbar sein, Gott dankbar sein. Oh, dankbar. Er sucht dankbare Herzen. Er sucht dankbare Herzen. Wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Dankbar zu sein, dankbar zu sein, dankbar zu sein. Und weißt du, je dankbarer wir sind für die Dinge, für Gott, für die Dinge, die er tut, die er getan hat für uns, umso mehr werden die Dinge, die noch nicht so sind, wirst du sehen, die kommen auch in Erfüllung. Er liebt dankbare Herzen. Die Augen des Herrn suchen nach denen oder durchstreifen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, die mit ganzem Herzen auf ihn ausgerichtet sind. Und wenn wir auf ihn ausgerichtet sind, dann haben wir ein dankbares Herz. Und wir können ein dankbares Herz pflegen. Ein Herz, das nicht den Mangel bedenkt und spricht die ganze Zeit, sondern ein Herz, das von Dankbarkeit überfließt. Weil Gott tut die ganze Zeit. Er ist die ganze Zeit am Wirken. Das ist sogar, wenn wir es nicht merken, ja. Aber er wirkt die ganze Zeit. Er wirkt im Hintergrund. Manchmal ist es ist ja so, du denkst dann, boah, Mensch, was hat Gott alles gemacht? Das ist der Hammer, weißt du, weil plötzlich, dann siehst du es, plötzlich wird es offenbar, es manifestiert sich, wofür du geglaubt hast. Und du sagst, boah, ist vielleicht nicht ganz schnell gegangen, aber es ist gekommen. Wenn wir nicht loslassen, wenn wir nicht aufgeben, dann wird es zustande kommen, alles, was er in unser Herz hineingelegt hat. Und wir sind diese kostbaren neuen Schöpfungen, an denen Gott sein Gefallen hat und die er in diese Zeit gesetzt hat. Und zwar nicht zufällig, sondern voll bewusst hat er uns, hat er dich, hat er jeden Einzelnen in diese kostbare und starke Zeit gesetzt, damit wir jetzt den Unterschied machen in dieser Welt. Halleluja. Jeder Einzelne als diese neue Schöpfung, die aus dem Himmel geboren ist. Weißt du, wir sind aus dem Himmel geboren. Kommen nicht mehr von der Erde, von unserer wahren Natur. Wir sind auf der Erde, wir breiten hier das Reich Gottes aus, aber wir sind von Gott geboren und das erfüllt unser Herz mit Freude und mit Dankbarkeit. Halleluja. Und wir wissen, es wird alles gut. Alles, was jetzt vielleicht noch nicht so gut ist, aber es wird gut, weil Gott steht zu uns. Gott ist für uns. Wenn Gott so für uns ist, wer kann gegen uns sein? Halleluja. Danke, Jesus. Amen und Amen. Halleluja. Amen. Nichts ist ihm unmöglich. Halleluja. Und weißt du, weil du eine neue Schöpfung bist, ist auch dir nichts unmöglich. Amen. Was hat Jesus gesagt? Dem Glaubenden ist alles möglich. Was glauben wir, sodass uns alles möglich ist? Wir glauben dem Evangelium. Amen. Wir glauben der guten Botschaft. Wir glauben, dass Jesus Christus den Preis bezahlt hat und den Weg frei gemacht hat. Wir glauben, dass wir freien Zugang haben in das Allerheiligste, in die Herrlichkeit Gottes und dass wir von dort her sprechen können. Wir glauben, dass uns, wenn wir sprechen aus der Herrlichkeit und mit unserem Herzen damit eins sind, dass dann es keine Grenze gibt für das, was wir erreichen können. Wisst ihr, mir ist heute eine Bibelstelle durch den Kopf gegangen und ich möchte es euch gerne in zwei verschiedenen Übersetzungen lesen, deswegen habe ich sie mir hier extra rausgeschrieben. Und zwar 1. Mose 11, Vers 4 bis 6. Wer weiß, was da steht? Okay. Ha? Ja, okay, ich dachte schon. 1. Mose 11. Ha? Nee, Abraham kommt erst 12. 11 ist... 11 ist der Turmbau zu Babel. Ja? Das musst du merken. Der Turmbau zu Babel. Und das ist interessant, diese Geschichte in der Zürcher Übersetzung, 1. Mose 11, Vers 4 bis 6, heißt es folgendermaßen, und sie sagten, die Leute von Babel, es geht um die Leute von Babel, sie sagten, auf, wir wollen eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht und uns so einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da stieg der Herr herab, um die Stadt zu besäen und den Turm, die die Menschen bauten. Und der Herr sprach, jetzt pass gut auf, sieh, alle sind ein Volk und haben eine Sprache und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr unmöglich sein, was immer sie sich zu tun vornehmen. Das ist der Hammer. Gott kam, hat sich diese Leute angeschaut. Sie hatten nicht die richtige Herzenshaltung. Ja? Die Leute von Babel sind nicht für die göttliche Herzenshaltung bekannt. Sie sind nicht für die richtigen Motive bekannt. Ja? Hier steht es ja, sie wollten sich einen Namen machen. Es ging ihnen nicht um Gott, sondern es ging ihnen um sich selber. Aber er schaut sich diese Leute an und er stellt etwas fest bei diesen Leuten. Und das sollten wir uns merken. Er stellt etwas fest bei diesen Leuten. Sie sind eins und sie haben sich etwas in ihrem Herzen vorgenommen. Das heißt, sie sind fokussiert. Amen. Sie haben sich etwas vorgenommen. Zusammen haben sie gesagt, wir bauen diese Stadt und wir bauen diesen Turm. Und zwar bis, heißt es hier, an die Spitze oder die Spitze bis an den Himmel. Amen. Hoffnung für alle Übersetzung, Vers 6 heißt es so, Gott sagte, seht nur, sie sind ein einziges Volk mit einer gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang. Denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Kannst du das sehen? Welche Power in Fokus, Einheit Und Entschiedenheit ist, selbst bei Leuten, die die falschen Motive dabei haben. Also deswegen gibt es manche Leute in dieser Welt, die extrem erfolgreich sind und extrem viel bewirken. Ja, die irgendwelche, also sich Firmenketten gründen und du denkst, meine Güte, das kann doch gar nicht sein. So lange sind die noch gar nicht am Start, aber nach 10 Jahren, 20 Jahren, also ich denke an Microsoft, denke an Apple, denke an was auch immer, Facebook oder sonst was. Leute, die Ideen hatten, immer halt von wenigen Jahren sind die Top-Milliardäre, super erfolgreich, keiner kann ihnen mehr ins Wasser reichen. Also das ist das Prinzip Gottes. Das gilt für die, ich sag mal, für die Guten wie für die Schlechten. Für die mit den richtigen Motiven wie für die mit den falschen Motiven. Aber ich sag dir was, wenn schon die mit unreinem Herzen und unreinen Motiven im Fokus und mit Entschiedenheit, wenn ihnen schon alles möglich ist, wie Gott sagt, wie viel mehr dann denen, deren Motiv nicht sie selber sind, sondern deren Motiv das Reich Gottes ist. Amen. Wie viel mehr wird uns nichts unmöglich sein, wenn wir das, was wir uns vornehmen im Herzen und worauf wir uns fokussieren und wofür wir uns eins machen, wenn wir das uns vornehmen, um den Namen Jesus groß zu machen, um das Reich Gottes zu verbreiten. Halleluja, um die Stadt Gottes zu bauen. Wie viel mehr wird uns nichts unmöglich sein? Weißt du, wenn die schon den Turm bis an die Spitze des Himmels oder die Spitze bis an den Himmel bauen konnten, was können wir dann erst bauen? Amen. Ja, wir können tatsächlich, das hat Jesus gesagt, den Himmel auf die Erde bringen. Sie haben versucht, in den Himmel zu kommen mit ihrem Turm. Wir können den Himmel auf die Erde bringen. Aber das ist nochmal eine Kategorie höher. Nichts wird ihnen unmöglich sein, hat er gesagt, was sie sich vornehmen. Weißt du, du kannst als Einzelner, du kannst dir Dinge vornehmen, in Einheit, mit dem Heiligen Geist, mit dem Vater, mit Jesus, Amen, und mit deinem Herzen und mit deinem Sprechen. Wir haben es vorher gehört, wie wichtig die Einheit zwischen Sprechen und Herz ist. Es geht um die Einheit, verstehst du? Gespaltenheit hat keine Kraft. Das eine Reden und das andere im Herzen haben, hat keine Kraft. Amen. Getrennt von Gott bist du auch geschwächt, Amen, zumindest geschwächt, obwohl das Prinzip immer noch gilt. Wenn du voll fokussiert bist, passieren können, sind auch Dinge möglich. Ja. Aber wenn du in Einheit bist mit Gott, mit dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist und mit deinem Herzen fokussiert bist, entschieden bist, also deswegen sagt Jesaja, stecke deine Zeltpflöcke weit. Amen. Da ist unendlich viel möglich. Da sind unendlich viele Dinge möglich, Träume möglich. Ja. Er sagt dir, träume groß. Amen. Träume groß. Sag, träume groß. Träume groß. Halleluja. Aber jetzt setz mal einen drauf. Und das ist das, was 1. Mose 11 sagt. Das ist die Träume, die du alleine mit Gott, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist und mit Fokus, Worte und Herz verwirklicht sehen kannst, sind schon gewaltig. Aber das, was wir gemeinsam verwirklicht sehen können, wenn nicht nur einer eins ist mit dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist, mit seinem Mund und mit seinem Herzen, sondern wir alle mit diesem einen Fokus sind. Das war in Babel, das war damals, ja, mit dem falschen Motiv, aber sie waren alle eins, sie waren alle eines Sinnes, eines Herzens. Was wird uns als Gemeinde, als Bewegung, als Leib Christi unmöglich sein, wenn wir uns in dieser Einheit vereinen? Amen. Nichts wird uns unmöglich sein. Nichts. Halleluja. Weißt du, kein Projekt, kein Ziel, was auch immer es ist, Gemeinde, Multiplikationsziel von mir aus, Bekehrungsziel, Projekte, Umweltveränderung, Weltveränderung in unserem Umfeld. Nichts wird uns unmöglich sein. Amen. Halleluja. Schabba. Also deswegen heißt es in der Apostelgeschichte zum Beispiel, Apostelgeschichte 5, wo es heißt, sie waren alle eines Herzens, einmütig im Geist. Und dann heißt es, und gewaltige Wunder tat Gott durch die Hände der Apostel. Und gewaltige Multiplikation. Apostelgeschichte 5 ist die Phase der größten Gemeindemultiplikation. Apostelgeschichte 2 nach Pfingsten war schon stark. Aber als sie sich dann im Gebet nochmal vereint haben, Apostelgeschichte 4, 31 folgende, dann Apostelgeschichte 5, da ging es nochmal so richtig ab. Da wurden nochmal 5.000 dazugetan. Davor waren es 3.000 an einem Tag, dann war danach 5.000. Ja, das heißt, da war die Multiplikation noch stärker, weil sie in dieser in diesem, das heißt, sie waren ein Herz und eine Seele, so heißt es, so ist die Formulierung. Sie, die gläubig gewordenen, aber waren ein Herz und eine Seele. Also ein Herz und eine Seele, nicht nur, okay, wir lieben uns, es ist ein Eins, sondern ein Herz und eine Seele mit einem Fokus, mit einem Ziel, mit einer Vision, mit einem Traum. Weißt du, und ich glaube, dass Gott uns als Gemeinde, als Bewegung, als Glory Life und auch als Leib Christi insgesamt Träume, Visionen aufs Herz gelegt hat bereits, auf die wir zugehen. Aber ich möchte ja auch sagen, heute Abend, und ich habe das schon mal in die Richtung auch was gesagt, aber ich glaube wirklich so stark wie nie zuvor, ich glaube, das Wichtigste, was momentan der Leib Christi Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa braucht, ist, dass dieser Geist der Erweckung, von dem wir momentan in der Glory Life Schule sprechen, dass dieser Geist der Erweckung sich wieder freisetzt. Amen. Dieser Geist der Erweckung, was ist der Geist der Erweckung? Ist ja kein biblisches Wort, aber es bedeutet, es drückt aus, einfach dieser Geist, der Menschen bewusst macht, hey, Gott ist real, ich brauche ihn, ich muss umkehren zu ihm, ich muss meine Sünden hinter mir lassen und ich muss beginnen, ihm zu glauben. Und in der Bibel findest du immer wieder Erweckungen, ja, schon im Alten Testament, also da wird es zwar nicht Erweckung genannt, aber das ist genau das Phänomen, was du da siehst, das Volk Israel, ja, in Schwierigkeiten, in Nöten und was passiert, es gibt Bewegungen der Umkehr, ja, unter König Josia zum Beispiel oder unter Esra und verschiedenen Leute, auch andere Könige, Hiskia zum Beispiel und so weiter, haben solche Bewegungen angeführt, der Buße und der Umkehr des Volkes Gottes, sodass ein neuer Segen auf Israel kommen konnte. Und ihr Lieben, ich glaube, wir brauchen das so dringend wie nie zuvor. In Deutschland, ich sage mal Deutschland zuallererst, weil ich glaube wirklich, der Zug von Deutschland ist bereits entgleist und er muss wieder ganz neu aufs Gleis gesetzt werden. Ganz, ganz neu, fundamental neu. Und es braucht diese geistliche Wende. Aber jetzt sage ich dir was. Wenn wir ein Herz und eine Seele sind und diesen Fokus haben und uns darauf fokussieren, was sollte uns unmöglich sein? Sollte es unmöglich sein, den Geist der Erweckung wirklich ganz neu in ganz Deutschland freizusetzen, auszubreiten und ihm wirklich die Oberhand zu geben? Sollte das unmöglich sein? Weißt du, sofort kommt der Verstand und sagt, meine Güte, wie soll das gehen in diesem Land? Schaut ihr den Zustand an, schaut ihr an, wie die Kirchen aussehen, schaut ihr an, wie es in der Wirtschaft aussieht, in der Politik aussieht, wie die Leute drauf sind und so weiter. Schaut ihr das an. Ich habe dir am Anfang gesagt, sollte uns irgendetwas unmöglich sein, wenn wir mit den richtigen Motiven, den richtigen Fokus haben, eins sind, den einen Traum haben und dafür einstehen, sollte das unmöglich sein? Ich sag dir, das ist möglich, nicht erst in 100 Jahren, sondern das ist möglich von heute auf morgen, wenn wir eins sind. Amen. Halleluja. Verstehst du? Also wir sollten, Marion hat gesagt, dass Gott uns zu den kühnsten Wünschen ermutigt. Ja? Weißt du, und sie hat auch richtigerweise gesagt, dass aus Gottes Sicht kein Wunsch kühner ist als der andere, nur aus menschlicher Sicht. Ja? Aber und aus menschlicher Sicht ist es eben dann, wenn alle möglichen Gedanken dagegen stehen und alle möglichen Gedanken sagen, nee, also das, wie soll das gehen? Ja? Es kann auch in deinem persönlichen Leben sein, ne? Der Arzt hat das gesagt, der hat das gesagt, der hat jenes gesagt. Ja? In Bezug auf unser Land, ja? In Bezug auf Europa, die haben alle das gesagt, die haben das gesagt und überhaupt und die Statistiken und was weiß ich was und immer mehr treten aus und bla bla bla bla bla. Amen, aber das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und er hat gesagt, was auch immer Sie sich in Ihrem Herzen vornehmen, wird Ihnen werden. Ja? Es wird Ihnen nichts mehr unmöglich sein, was immer Sie sich zu tun vornehmen. Halleluja. Ihr Lieben, ich glaube, in dieser Zeit sollte sich der Leib Christi, ich spreche jetzt nicht nur zu Glory Life, sondern wirklich der Leib Christi insgesamt, sollte sich dieses eine Ziel vornehmen. Dass der Geist der Erweckung wieder in unser Land kommt, aber auch Schweiz, Österreich, Europa, all diese Nationen, dass dieser Geist der Erweckung in die Nationen ganz neu reinkommt. Amen. Und ich sage dir, wenn der Leib Christi eins ist, so wie damals die gottlosen Babeler, ja, oder Babel, wie auch immer, Babelianer oder wie auch immer du sie nennen willst, ja, ja, Babylonier oder sonst was, ja, wenn diese gottlosen Leute damals in Einheit von Gott bescheinigt bekommen, dass ihnen nichts unmöglich ist, wie viel mehr dann uns mit Gott, für Gott, wo es uns nicht um uns selber geht, sondern wo es uns um seinen Namen geht. Ich sage dir, es wird uns nichts unmöglich sein, was wir uns in unserem Herzen vornehmen. Also lasst uns das uns in unserem Herzen vornehmen. Lasst uns dranbleiben, lasst uns fokussiert bleiben, lasst uns entschieden bleiben und lasst uns eins bleiben. Amen? Okay? Halleluja. Preis den Herrn. Beten wir noch zum Schluss zusammen. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Ich danke dir, dass denen, Herr, die deinem Wort glauben und eins sind, Herr, mit deinen Träumen, Herr, und diese Träume in ihrem Herzen bewegen, fokussiert sind, entschieden sind, eins sind untereinander, Herr, mit ihrem Sprechen wie mit ihrem Herzen in Einheit vorangehen, Herr. Herr, dass ihnen nichts unmöglich ist, Herr. Ich danke dir, Herr, für jeden Einzelnen, der zuschaut, hier heute Abend oder auch später dieses Wort hört, Herr. Ich danke dir, Herr, dass es gilt für jeden Einzelnen, dass es gilt für jedes einzelne Leben. Und umso mehr gilt es für uns in Einheit als Leib Christi, Herr. Und Herr, wir sehen einfach und ich glaube, dass es ein Rema-Wort von dir ist, Herr. Es uns sagt, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist es so notwendig wie nie zuvor, aber jetzt ist auch die Zeit, dass ihr diesen einen Traum euch vor Augen führt und aufs Herz nehmt, nämlich dass dieser geistliche Durchbruch in unserer Nation geschieht, dass diese geistliche Wende kommt, dass der Geist der Erweckung ganz neu Raum gewinnt in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Europa. Und Herr, wir sagen Ja zu dieser Herausforderung. Wir sagen Ja zu diesem Traum. Wir machen uns eins, Herr. Wir sagen Ja, wir sind eins mit dir. Wir sind eins mit deinem Traum, Herr. Und wir sind auch eins miteinander, Herr. Und wir sind entschieden, Herr, uns zu fokussieren und nicht rausbringen zu lassen, sondern zu sagen, es ist uns nichts unmöglich. Und es ist eine Leichtigkeit für dich, Vater. Es ist eine Kleinigkeit für dich. Alles, was du brauchst, ist Söhne und Töchter, die entschieden sind, eins sind und niemals aufgeben, Herr. Halleluja. Danke, Herr, dass es nahe vor der Tür steht, Herr, dass gewaltige Durchbrüche, Herr, in Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa nahe vor der Tür stehen, Herr. Halleluja, Herr. Wir sind darauf fokussiert, Herr. Wir werden es sehen, Herr, wir wollen es sehen, Herr, unser Herz ist eins damit, unser Mund ist eins damit, der Geist des Gebets ist auf uns, der Geist des Flehens ist auf uns, der Geist der Fürbitte ist auf uns, Herr, und er wird bewirken, Herr, was du uns aufs Herz gelegt hast, Herr. Wir preisen dich dafür, Vater. Danke, Heiliger Geist, in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja, Amen, Amen, Halleluja, Halleluja, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, Halleluja. Und du kannst dir das genauso für dein persönliches Leben nehmen, was du in Einheit mit dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist, mit deinem Herzen, was du verfolgst, nichts ist dir unmöglich. Und wenn du dann noch jemanden dazu nimmst, zwei oder drei, wenn zwei oder drei eins werden, eine Sache zu beten, Halleluja, nichts ist ihnen unmöglich. Amen. Das heißt, wenn du ein Anliegen hast, wo du merkst, ja, okay, da reicht im Moment vielleicht nicht die Einheit zwischen mir und Gott aus, sondern da brauche ich noch jemand anderes dazu. Dann such dir jemand anders. Wenn zwei oder drei versammelt sind, irgendeine Sache zu bitten, wird sie ihnen werden. Halleluja. Es kommt auf die Einheit an. Herz, Mund, untereinander. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Preist den Herrn.